Then said Jesus unto the 12, will you also go away? Dann sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Then Simon Peter answered him and said, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. And we believe and are sure that you are that Christ, the Son of the living God. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you for these words. Vater, wir danken dir für diese Worte. Thank you that the words you speak unto us, they are spirit and they are life. Danke, dass die Worte, die du zu uns sprichst, Geist und Leben sind. Thank you, Father. We ask that you would just bless and anoint this message. Danke, Vater, und wir bitten, dass du diese Botschaft jetzt segnest und salbst. And Lord, we pray as Georgie asked. Und wir beten, so wie auch Georgie gebeten hat, that you would do a supernatural work this dass morning. Du eine übernatürliche Arbeit machst. We just thank you and praise you. Wir danken dir und wir preisen dich. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. You may be seated. Ihr könnt euch setzen. Pastor Rob called me yesterday. Pastor Rob hat mich gestern angerufen. And he sends his love. Und schickt seine Liebe zu euch. Pray for Mary, she's still a little bit sick. Betet für die Mary, denn sie ist noch immer ein bisschen krank. And I was really excited because he shared with me some amazing news. Und ich war sehr aufgeregt, weil hat wirklich sehr wunderbare Nachrichten mir and mitgeteilt. And that's where this message pretty much culminated or came from. Und das ist eigentlich das, woher diese Botschaft jetzt gekommen ist. Earlier this week, am Anfang dieser Woche, I got the phone call from Linda. Habe ich den Anruf von der Linda bekommen. And she said, Pastor Matt, can you speak on Sunday morning? Und sie hat gesagt, Pastor Matt, kannst du Sonntagmorgen sprechen? At any time, and I know Pastor Dragon can tell you this, Pastor Brent or George, anybody who's been asked to come up and speak. Und ich kann euch sagen, das kann sicher jeder von denen hier sagen, Pastor Dragan und Georgie und so weiter, wenn du gebeten wirst zu sprechen, the first thing that you don't do, das Erste, was du nicht machst, is scramble to your Bible to try to find a message. Ist, dass du sofort zu deiner Bibel rennst und irgendwie versuchst, eine Botschaft zu herauszufinden. Das Erste, was wir machen, ist einfach zu Gott rauszurufen. Help! Hilfe! God, I need to hear from you. Gott, ich muss von dir hören. Because you know what's amazing is this pulpit. Denn es ist unglaublich, diese Kanzel and the man who usually preaches here. Und der Mann, der normalerweise hier predigt. One of the things we never want to do as preachers is dishonor the pulpit. Eins, was wir nie tun möchten als Prediger, ist die Kanzel in Unehre bringen. And we really desire that God would speak through us. Und wir wünschen uns wirklich, dass Gott durch uns spricht. And as I was praying, und wie ich gebetet habe, there was just one thing that was on my heart for 2 days. Und da war nur eine Sache, die 2 Tage lang auf meinem Herzen war. And it's these 2 words. Und das sind diese 2 Worte. Here it is. This is really the first message of the new year, isn't it? Und das ist eigentlich wirklich die erste Botschaft vom neuen Jahr. What is it that we really need to hear? Was ist es, was wir wirklich hören müssen? What is the thing that to me, I spoke this actually to the teens a couple weeks ago. Was ist es? Und ich habe das eigentlich mit den Teenagern besprochen vor ein paar Wochen. And I didn't realize until the end of the day how important this is. Und ich habe gar nicht erkannt, wie wichtig das eigentlich ist, bis vor ein paar Tagen. In 2 Timothy, the 3rd chapter, and you don't have to turn there. In 2. Timotheus 3, und ihr müsst jetzt da nicht aufschlagen. He talks about the latter days. Spricht er über die letzten Tage. And that some shall depart from the faith. Und dass manche sich vom Glauben abwenden werden. And then he lists all the different things that the enemy will use to cause them to depart. Und dann nennt er viele verschiedene Dinge, die der Feind verwenden wird, um sie dazu zu bringen, eben wegzugehen. And it is so important for us to understand this one simple principle. Und es ist so wichtig, dass wir dieses eine einfache Prinzip verstehen. And it's this. Und das ist Folgendes. Not to depart. Einfach nicht wegzugehen. And I just remember my pastor many, many years, Pastor Stevens, when I was in Bible college. Und ich kann mich erinnern, dass mein Pastor Stevens, vor vielen Jahren gesagt hat, wie ich in der Bibelschule war. As a young man, als ein junger Mann, this Christianity thing was all new to me. War dieses Christsein ganz neu für mich. And there were times when just like, oh, it seemed like the sky was falling. Und zu manchen Zeiten hat es ausgeschaut, als würde der Himmel runterfallen. It seemed like more things were happening and it was like, oh, what is happening here? Und es ist so viel passiert und ich habe mir nur gedacht, was passiert hier? And I would hear this message. Und dann höre ich diese Botschaft. It's this. Und zwar, don't quit. Gib nicht auf. You see, Jesus provoked the disciples in John chapter 6. Also in Johannes 6 hat Jesus die Jünger herausgefordert oder provoziert. And it was very important because he was causing them to come to a conclusion in their own heart. Und es war sehr wichtig, weil er sie dazu gebracht hat, einen eigenen Schluss in ihrem Herzen zu finden. And that is so important for you and I as believers. Und das ist so wichtig für dich und mich als Gläubige. Is come to conclusions. Komm zu einem Schluss. Come to a settled decision. Komm zu einer wirklichen Entscheidung. Jesus was just talking about that the most important thing was that they would eat his flesh and eat his blood. Jesus hat gerade erst darüber gesprochen, dass das Wichtigste ist, dass sie seinen Leib essen und sein Blut trinken. And these were the thousands that were following him around because he had fed the multitude. Und da waren Tausende, die ihm nachgefolgt sind, weil er einfach die Menge genährt hat. They had seen the miracles. Sie hatten die Wunder gesehen. Jesus would go into a town and heal everyone. Jesus ist in eine Stadt gekommen und hat alle geheilt. Wouldn't you follow him? Würdest du ihm nicht auch nachfolgen? Not only that, but a little boy comes over with 5 loaves and 2 fishes. Nicht nur das, sondern dann kommt noch ein kleiner Junge mit 5 Brotlaiben und 2 Fischen. And feeds a crowd of over 8,000. Und ernährt eine Menge von über 8,000 Leuten. Oh my gosh, wouldn't you follow him? Würdest du ihm nicht auch folgen? So Jesus then, he provokes them. Und dann aber provoziert Jesus sie. And he causes them to come to a place. Und er bringt sie dazu, dass sie zu einem Platz kommen. To start making hard decisions. Wo sie harte Entscheidungen treffen müssen. And you see, the amazing thing is this. Und das Unglaubliche ist das. Is God does that in our lives. Gott tut das in unserem Leben. He brings us to certain places. Er bringt uns zu verschiedenen Plätzen. To for us to see things. Dass wir Dinge sehen. We get to that crossroad. Wir kommen zu dieser Wegkreuzung. And we're standing right at the midst of the crossroad. Und wir stehen einfach da mitten auf der Wegkreuzung. And we go, okay, und wir denken uns, do I want to go that way? Will ich dahin gehen? Or do I want to go that way? Oder will ich darüber gehen? And we're in that place. Und wir sind da jetzt in diesem Platz. And you have the enemy on one side saying, no, go that way. That way, you know that way. Und du hörst den Feind auf der einen Seite sagen, na geh daher. There's security there. Da ist Sicherheit. Things are easier that way. Dinge sind da drüben einfacher. As Jesus said, the road is very wide. It's real easy to travel on. Und so wie Jesus sagt, der Weg ist sehr breit und es ist ganz einfach auf dem zu reisen. But that other way, I don't know. Aber der andere Weg da drüben. And so we have to make these decisions. Also müssen wir diese Entscheidungen treffen. And so God brings us to these places. Und Gott bringt uns zu diesen Plätzen. Just as Jesus did. Genauso wie Jesus das getan hat. Here's the key. Und hier ist der Schlüssel. Jesus will bring us to places where we don't understand. Jesus wird uns zu Plätzen bringen, wo wir nichts verstehen. Something might be happening and we just don't understand. Es passiert vielleicht etwas und wir verstehen es einfach nicht. You see, Jesus started talking about eating his flesh and eating his blood. Jesus hat angefangen darüber zu sprechen, dass wir sein Fleisch essen sollen und sein Blut trinken. That's cannibalism. Das ist ja Kannibalismus. It doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. I mean, come on now. Komm schon. Why don't you just feed the 5,000 again, Lord? That would be easy. Warum nährst du jetzt nicht wieder die 5,000? Das wäre doch einfach. But Jesus he specifically did this. Aber Jesus hat das ganz absichtlich gemacht. To bring them to this place. Um sie zu diesem Ort zu bringen. So that they would learn how to take the next step of faith. Damit sie lernen, den nächsten Glaubensschritt zu machen. You see, most people, die meisten Leute, they're not afraid of taking steps. Die haben keine Angst, Schritte zu machen. And they're not afraid of change. Und sie haben auch keine Angst vor Veränderungen. That's not the problem with us. Das ist nicht das Problem. It's the fear of the unknown. Es ist die Angst vor dem, was wir nicht kennen. That's the problem. Das ist das Problem. And God wants us sometimes to walk into the realm of the unknown. Und Gott möchte manchmal, dass wir einfach in diesen Raum des Unbekannten hineinkommen. Where we can't figure things out. Wo wir uns das nicht mehr ausrechnen können. We can't rely on our natural strength. Wir können uns nicht auf unsere natürliche Kraft verlassen. Now something amazing happened this past week. Und etwas Unglaubliches ist diese vergangene Woche passiert. And Pastor Rob was talking to me about this. Und Pastor Rob hat mit mir gesprochen. We all know about Pastor Stevens and what had happened to him. Wir alle wissen von Pastor Stevens und was passiert ist mit ihm. Well, I finally got the whole story yesterday. Und gestern habe ich die ganze Geschichte eben gehört. And it was amazing what happened. Und es war unglaublich, was passiert ist. Because Pastor Stephen's liver had become it started failing. Weil die Leber von Pastor Stevens hat eben begonnen zu versagen. High acid content in the liver. Ein sehr hoher Säuregehalt in der Leber. It caused for his system to start breaking down. Und so hat ihm sein System begonnen einfach And that's when he ended up in a cardiac arrest. Und so ist er dann eben mit im Herzinfarkt geendet. Now we had heard on the New Year's Eve service that God did a miracle and Pastor was doing better. Und wir haben eben beim Neujahrsgottesdienst gehört, dass Gott ein Wunder getan hat und Pastor Stevens es ihm besser gegangen ist. But there's much more to the story. Aber da ist noch viel mehr hinter dieser Geschichte. Because what had happened was this. Denn was passiert ist, folgendes. The doctors had called all the family in. Die Ärzte haben schon die ganze Familie hereinbestellt. Pastor was in a coma. Pastor Stevens was in a coma. Pastor Stevens war im Koma. And his feet were blue. Seine Füße waren blau. And his hands were blue. Und seine Hände. And it looked like any moment he was going to pass on into eternity. Und es hat schon so ausgesehen, als würde er jeden Moment einfach in die Ewigkeit. Now, Pastor has 6 children. Pastor hat 6 Kinder. And I don't know how many grandchildren. Und ich weiß nicht, wie viele Enkelkinder. And there are certain and I know this one young man. Und ich kenne diesen einen, also diesen he's einen Enkel. He's 21 years old. His name is Andy. Er ist 21 Jahre alt, sein Name ist Andy. And it's Pastor Steve Stevens' son. Und das ist der Sohn von Pastor Steve Stevens. It's actually my daughter's. He went to school with my daughter. Der ist mit meiner Tochter in die Klasse gegangen. And so here everybody was brought in to say goodbye to their father, their grandfather. Und alle wurden eben eingeladen hereinzukommen und sich zu verabschieden von ihrem Vater and oder Großvater. About 20 of them standing in the room. Und da waren ca. 20, die im Raum gestanden sind. And so they're just all quiet. Und sie sind alle ruhig. And Andy walks in. Und der Andy kommt rein. And Andy was very special to his grandfather. Und Andy war sehr besonders für seinen Großvater. He always had a special relationship to Pop Pop. Und er hat immer eine besondere Beziehung eben zu Pop Pop gehabt. And so everybody was there and everybody thought, well, you know, this is his time. God's taking him home. Und alle waren dort und haben sich gedacht, naja, das ist jetzt einfach Gottes Zeit und Gott holt ihn jetzt heim. And Andy said, no way, no way, he's not dying, he's not gonna die. Und Andy sagt aber, nein, nein, das gibt's nicht, der stirbt nicht jetzt. And he said, Pop-Pop, you can't die. Und er sagt einfach, Pop-Pop, du kannst jetzt nicht sterben. You can't, Pop-Pop, you can't go now. Du kannst nicht jetzt gehen. It's not time. Es ist noch nicht Zeit. Now his grandfather was in a coma. Sein Großvater war in einem Koma. And he said, Pop-Pop, how many times did you tell us in messages never to quit? Und er sagt, Pop-Pop, wie oft hast du uns in den Botschaften gesagt, niemals aufzugeben? And to keep on fighting. Und weiter zu kämpfen. Pop-Pop, don't quit. Gib jetzt nicht auf. Don't quit, please, Pop-Pop. Don't give up. Gib nicht auf. Keep bitte on fighting. Kämpfe weiter. And literally, here's this 21-year-old young man. Und wirklich, da ist dieser 21-jährige junge Mann. And he tells everybody what to do. Und er sagt allen, was sie tun sollen. He says, everybody, come on, let's circle the bed. Und er sagt, komm, lass uns alle ums Bett herumstellen. And let's hold hands. Und Hände halten. And I'm gonna pray. Und ich werde beten. And he started praying. Und er hat angefangen zu beten. And they listened to him. Und sie haben ihm zugehört. And so they were, Lord, please, you do a healing, God, please. Und er hat einfach gebetet, Herr, bitte mach eine Heilung, bitte. And he prayed passionately for 10 minutes. Und er hat leidenschaftlich 10 Minuten lang gebetet. Then all of a sudden, something started happening. Und plötzlich hat etwas angefangen zu passieren. Pastor's feet stopped turning blue and the blood started going into his feet. Die Füße haben aufgehört blau zu sein und das Blut ist in die Füße they reingekommen. They grabbed the doctor, brought him in. Sie haben den Doktor geholt und haben ihn hereingeholt. And the doctor was like, stop, wait a minute, wait a minute. Und der Doktor sagt, ah, warte mal, halt auf. He says, in 22 years of my medical history. Und er hat gesagt, in seinen 22 Jahren von Arzt sein. I've never seen this happen. Hat er sowas noch nie passieren gesehen. God healed him. Gott hat ihn geheilt. He came around. Er ist wieder. And the amazing thing is that his liver. Und das Unglaubliche ist, dass seine Leber his liver is in perfect shape today. In perfekten Zustand perfect ist heute. Shape. Einfach perfekt. And even with all the coma, they did a brain scan. Und mit dem auch im Koma, sie haben ein Gehirn, wie sagt man da? And with everything that went on with the cardiac arrest, also eine Gehirnuntersuchung gemacht und mit allem, was mit dem Herzinfarkt passiert ist. His brain and his mental capacity is in perfect shape. Sein Gehirn und sein, auch seine mentale Kapazität ist perfekt. And that doctor said, I've never seen this. Und dieser Arzt hat gesagt, ich habe das noch nie gesehen. Now think about this. It was the one young man. Und denkt darüber nach, da war ein junger Mann. Who refused to quit. Der sich geweigert hat aufzugeben. He didn't want to give up. Er wollte einfach nicht aufgeben. And he didn't let his grandfather give up. Und er hat auch seinem Großvater nicht erlaubt and you aufzugeben. See, that's what the pulpit many times is for. Und das ist das, wofür die Kanzel eigentlich auch that's da what ist. Our friends are for. Das ist das, wofür unsere Freunde da because sind. There are many times that we will want to give up. Weil es da oft Zeiten geben wird, wo wir aufgeben wollen. Satan's plan is always to make us quit. Satans Plan ist immer, uns dazu zu bringen, aufzugeben. That is the only way he is successful. Und das ist seine einzige Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Because it's not the issue of winning the race. Denn es ist nicht die Frage, ob wir das Rennen gewinnen. The issue is finishing the race. Sondern das Rennen zu beenden. Because finishing the race. Denn das Rennen zu beenden is winning the race. Ist das Rennen zu gewinnen. Isn't that amazing? Ist das nicht unglaublich? It doesn't matter what's going on. Es ist egal, was passiert. If Philippians 1:6 is true, wenn Philipper 1:6 wahr ist, and that God perfects us and God does the work in us, dass Gott uns perfekt macht und dass Gott das Werk in uns tut. Our frailties are not the issue. Sind unsere Schwächen nicht das, worum es geht? That is not the issue at all. Darum geht's überhaupt nicht. See, the amazing thing is God just asks us, and this is the only thing. Und das Unglaubliche ist, dass Gott uns einfach nur bittet, und das ist das Einzige. This is the only thing. Das ist das Einzige. That God has his hands tied behind his back on. Wo Gott seine Hände gebunden hat. Because we have a free will. Weil wir einen freien Willen haben. And the only thing God wants us to do. Und das Einzige, was Gott von uns möchte, on following him. Ist, dass wir einfach fortfahren, ihm zu folgen. Keep on going after him. Einfach fortfahren, ihm nachzugehen. Not to quit. Nicht aufzugeben. You see, that's why Jesus said to his disciples. Und deswegen hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, are you gonna quit also? Wirst du auch aufgeben? And I never really saw this before until the other day. Und ich habe das noch nie gesehen bis vor ein paar Tagen. Peter is speaking for all of the disciples when he says this. Und Petrus spricht eigentlich für all die Jünger, wenn er das sagt. And he says, Lord, to whom shall we go to? Und er sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Now you know what he's saying there? Und wisst ihr, was er da sagt? Say, Lord, we have to follow someone. Und er sagt, Herr, wir müssen ja jemanden folgen. For years we followed the Pharisees and the Sadducees. Jahrelang sind wir den Pharisäern und Sadduzäern nachgefolgt. Trying to find God. Zu versuchen, Gott zu finden. Trying to get to know God in that system. Versuchen, Gott in diesem System kennenzulernen. It didn't work. Es hat nicht funktioniert. Lord, we can't go back there. Wir können doch dort nicht zurückgehen. And it's interesting because for each one of us as believers. Und es ist interessant, weil für alle von uns als Gläubige. Did you ever get to that place? Bist du schon jemals an diesem Ort gewesen? But Lord, you know, and the Lord asks us this question. Und der Herr fragt uns diese Frage. Where are you going to go? Wo willst du hingehen? Are you going to go back to where you came from? Willst du dorthin zurückgehen, wo du hergekommen bist? Oh, and then it's amazing because when we see that and we make that decision one more time. Und es ist unglaublich, wenn wir das sehen und diese Entscheidung noch einmal treffen. We realize, you know, I can't go back there. Dann erkennen wir, dass ich kann dort nicht mehr zurückgehen. The only reason why I am here today. Der einzige Grund, warum ich heute hier bin. The only reason why I even went to Bible college. Und warum ich überhaupt ins Bibelcollege gegangen bin. Was my best friend was moving to Bible college. Weil mein bester Freund zur Bibelschule your gegangen pastor. Ist. Dein euer Pastor. I was living with him in the basement of his mother's house. Ich habe mit ihm zusammen im Keller vom Haus seiner Mutter gewohnt. And I just remember thinking, my gosh, if he leaves. Und ich habe nur gedacht, naja, wenn er weggeht. Puh. I can't stay here. Dann kann ich auch nicht hier wohnen. Because I know what'll happen to me. Weil ich weiß, was mit mir passieren wird. All my friends will start calling me again. Alle meine Freunde werden mich wieder anrufen. And they were not good friends. Und das waren keine guten Freunde. And I don't trust myself. Und ich vertraue mir selbst nicht. And I just remember going, I can't go back there. Und ich erinnere mich nur, dass ich mir gedacht habe, ich kann dort nicht mehr zurückgehen. It would kill me. Es würde mich umbringen. I know that would be certain death. Ich weiß, dass das der sichere Tod wäre. So I took a step of faith just because I didn't want to go back. Und ich habe einen Glaubensschritt gemacht, einfach nur, weil ich nicht zurückgehen wollte. And many times that's what God does. Und oft ist das, was Gott macht. He just wants us to look and say, is that where you want to go? Er möchte einfach, dass wir schauen und sagen, ist, und er fragt dann, ist das, wo du hingehen willst? And we say, no, I don't want to go there. Und wir sagen, nein, dort möchte ich nicht hingehen. So that, I guess this is where I have to go. Und also, ich glaube, ich muss wohl dorthin gehen. And you see, the amazing thing is this, and I love this statement. Und das Unglaubliche ist, und ich liebe diese Aussage. In the purpose of and the plan of God for you and I individually. In dem Zweck und dem Plan Gottes für dich und mich als Individuen. Are all the blessings of God. Sind all die Segen von Gott. Yeah, some people know that. I see Bastian smiling over here. Und ich sehe den Bastian. He was in my Acts class this fall. Er war in meiner Apostelgeschichte Klasse im Herbst. But this means so much to me. Aber das bedeutet mir so viel. It's very simple. Es ist sehr einfach. When you're walking in the plan of God for your life. Wenn du im Plan Gottes für dein Leben gehst. When you're walking in God's will. Wenn du in Gottes Willen gehst. It's amazing because the blessings of God are there. Es ist unglaublich, weil der Segen von Gott ist dort. And when you're walking in that plan. Und wenn du in diesem Plan gehst. Even when we make mistakes. Auch wenn wir Fehler machen. We make wrong decisions. Wir treffen falsche Entscheidungen. Because we're walking in God's plan. Weil wir in Gottes Plan gehen. Romans 8:28 is for us. Römer 8:28. When someone decides to depart from God. Wenn sich jemand entscheidet, von Gott wegzugehen. And they go back. Und sie zurückgehen. You know what happens? Wisst ihr, was passiert? Romans 8:28 stops working. Römer 8:28 hört auf zu funktionieren. The blessings of God are not there. Die Segen Gottes sind nicht dort. Because now God's plan has changed towards us. Weil jetzt Gottes Plan für uns sich geändert hat. And it's to try to get us back onto the right way. It's really simple. Es ist einfach nur, dass er versucht, uns auf den richtigen Weg zurückzubringen. And you see, in the plan of God for you and I. Und im Plan Gottes für dich und mich. Are the amazing blessings of God. Sind die unglaublichen Segen Gottes. That's where the promises of God become real. Dort werden die Verheißungen Gottes real. That's when God does miracles in our lives. Das ist, wenn Gott Wunder in unserem Leben tut. When we're laid out. Wenn wir einfach da liegen. And we say, I can't take it anymore. Und sagen, ich halte es einfach nicht mehr aus. This is it. It's over. This is it. Es ist aus. Es ist vorbei. God, I want you. I want to go forward, but I'm just too weak. Gott, ich möchte vorwärts gehen, aber ich bin einfach zu schwach. That's when God comes in and does his miracle. Das ist dann die Zeit, wo Gott reinkommt und sein Wunder tut. And you see, that's what God wants us to do. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir tun. He doesn't say to be perfect. Er hat nicht gesagt, dass wir perfekt sein. He doesn't say to make every right decision. Und er hat auch nicht gesagt, dass wir jede richtige Entscheidung treffen müssen. Because that's impossible. Weil das einfach unmöglich ist. He just says, when you fall, er sagt einfach, wenn du fällst, just get up. Steh auf. Keep on walking. Und geh weiter. And it's amazing what happens. Und es ist unglaublich, was passiert. There's an amazing blessing when you walk through those doors. Es ist ein unglaublicher Segen, wenn du durch diese Tür durchgehst. On Sunday morning, Sunday night, Wednesdays. Sonntag früh oder Sonntagabend, Mittwoch. For the discovery classes, for the Bible college classes. Für die Discovery Klassen und Bible College. When you just come by faith. Wenn du einfach im Glauben kommst. You had a day that was just the worst day in the world. Du hast gerade den furchtbarsten Tag in der Welt hinter dir. And the enemy wants you to not come. Und der Feind möchte, dass du nicht kommst. Just show up. Komm einfach trotzdem. And it, even in our own prayer life, it doesn't, not even just in services. Und auch in unserem eigenen Gebetsleben und ja, auch Gottesdienste. Things get crazy, you get too busy. Die Dinge werden einfach verrückt und zu beschäftigt. And the Lord just says, just open up my word. Und der Herr sagt, öffne einfach mein Wort. Vertrau mir. Just take another step. Mach einfach noch einen Schritt. Just keep on going. Geh einfach weiter. Don't, whatever it is, don't allow the situation to cause you to quit. Was auch immer es ist, erlaube der Situation nicht, dich dazu zu bringen, aufzugeben. Just keep on walking, keep on walking. Gehe einfach weiter, gehe weiter. And I can tell you that anyone who's been walking with God for 20, 30 years, they will tell you the same thing. Und ich kann dir sagen, dass jeder, der vielleicht 20 oder 30 Jahre mit Gott geht, dasselbe sagen wird. Jesus said in John 6:63. Deswegen sagt Jesus in Johannes 6:63. The words I speak unto you. Die Worte, die ich zu euch spreche. They are spirit and they are life. Sie sind Geist und Leben. He said, the most important thing is that I impart that spirit and life to you. Und eben das Wichtigste, dass ich diesen Geist und das Leben in euch hineingebe. Just like that promise in Zechariah chapter 4. Genauso wie das diese Verheißung in Zacharias 4. He says, not by might. Nicht durch Kraft. Not by power. nicht durch Macht, but by my spirit, aber durch meinen Geist, sagt der Herr. It's God's spirit that works in us. Es ist Gottes Geist, der an uns wirkt. It's God's spirit that does what we need, what needs to be done in our lives. Es ist Gottes Geist, der das macht, was getan werden muss in unserem Leben. It's God's spirit that quickens us in Psalm 119, verse 50. Es ist Gottes Geist, der uns erquickt in Psalm 119, Vers 50. Also ist Jesaja 30, das ist Gottes Wort, das uns sagt, wo wir hingehen sollen und was wir tun sollen. In John 14:6, it's God's Spirit that comforts us. Johannes 14:6, es ist Gottes Geist, der uns tröstet. It's in Philippians 2, it's God's Spirit that ministers to us. Philipper 2, es ist Gottes Geist, der uns dient. And wipes the sweat off of our brow. Und den Schweiß von unseren Brauen wegwischt. It's God's Spirit speaking through people when they build us up. Und es ist Gottes Geist, der durch Leute spricht, wenn sie uns aufbauen. It's God's spirit that was speaking through a 21-year-old boy. Und es ist Gottes Geist, der durch einen 21-jährigen Burschen gesprochen hat. Screaming to his grandfather, "Don't quit!" Der seinen Großvater angeschrien hat, "Gib nicht auf!" That was God's spirit. Das war Gottes Geist. Working through a young man. Der durch einen jungen Mann gearbeitet hat. And you see, that's what God wants to do in every one of us. Und das ist das, was Gott in jedem von uns tun möchte. The only way it won't happen. Das Einzige, wie es nicht passiert, is if we quit. Ist, wenn wir aufgeben. And in closing, und jetzt im the Abschluss, key, the whole issue here. Der Schlüssel und die ganze Sache, um things die es will geht. Get crazier. Die Dinge werden verrückt werden. There's gonna be more things that you don't understand. Da werden noch mehr Dinge kommen, die du nicht verstehst. All God says is, trust me. Aber alles, was Gott sagt, walk with ist, vertrau mir und geh don't mit mir. Quit. Gib nicht auf. Just take the next step. Mach einfach den nächsten Schritt. And you watch and see what I will do through my spirit in your life. Und du schaust einfach zu, was ich tun werde durch meinen Geist und mein Leben. And that's what God wants to do. Und das ist das, was Gott machen möchte. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten.